an mir stört. Ich hab dir aufmerksam 5 Stunden zugehört. Was ich nicht kapierte, hab ich mir notiert. Das war mir alles viel zu kompliziert. Ich hab Lexikon gekauft und mich mal ganz tief reingekniet. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, wenn man es wissenschaftlich sieht. Mein Problem wäre kein Problem, wäre das alles weniger verloren. Verknautscht. Doch die Chancen stehen gut, bald wird's mir besser gehen. Was ein Glück, dass alle was von meinen Fehlern verstehen. Ich hab ein Lexikon gekauft und mich mal ganz tief reingekniet. Ich bin ein hoffnungsloser Fall.